das will ich freilich, und mehr noch hören, will ich dir bieten. Erhelfen mir, gehorchen muss ich dem leidlichen Bruder, der mich in Bande geliebt. Ich liebe zu finden, was gab ihm die Macht. Freunde, ihr von ihrer Not befreit ihr denn ihn?